Na dann mal her mit der Rockerbrause. Oh, hey. Für die große Tintenschlacht. Die erste Kneipe ist nicht mehr weit, der Wirt bittet hinein. Er ist doch mit den Schnapsgeist hier und schenkt uns tüchtig ein. So kommt es, wie es kommen muss, und die Sause, die geht los. Wir lassen uns da gar nicht lumpen und sagen,